Well, good evening. Thanks for coming tonight. Guten Abend und danke fürs Kommen heute. And let's turn to 1 Samuel. Schlagen wir 1. Samuel auf. Chapter 19. Kapitel 19. And we'll pray. Und dann beten wir. Father in heaven, we thank you for this evening. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. Thank you for the blood of Jesus that cleanses us. Und danke für das Blut Christi, das uns reinigt. That allows us into your presence. Das uns erlaubt, in deine Gegenwart zu kommen. And Father, I ask you to bless these words. Und Vater, ich bitte dich, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, tonight we're going to continue in 1 Samuel. Wir werden heute fortfahren in 1. Samuel. But I want to preach a particular message from here. Aber ich möchte eine ganz bestimmte Botschaft predigen von dieser Stelle. And we'll start at 1 Samuel 19. Wir fangen an bei 1. Samuel 19. Verse 18. Vers 18. It says, now David fled. Und es heißt, David aber war geflohen. Those words right there, David fled. Und einfach diese Worte, David war geflohen. Now last week we spoke about how David used common sense. Und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie David den Hausverstand verwendet and yet hat. Walked with God. Und trotzdem mit Gott gegangen ist. The balance between doing something that is just common sense. Die Balance einfach zwischen dem, dass man etwas tut, was einfach nur der gesunde Hausverstand sagt. I get in a boat. Ich steige in ein Boot ein. And I cross the Sea of Galilee. Und ich überquere den See Galiläa. And then pure faith. Und dann reiner Glaube. In a miracle of God. An ein Wunder Gottes. Walk on the water. Am Wasser zu gehen. Okay, and gut. Peter walks. Und der Petrus geht. And living a life where these two do not neutralize each other. Und ein Leben zu leben, wo diese zwei einander nicht neutralisieren. But we walk in both. Aber wir wandeln in beiden. I'm walking in common sense. Ich gehe in diesem gesunden Hausverstand. According to the natural laws of God. Nach den natürlichen Gesetzen Gottes. Expecting miracles. Und erwarte aber Wunder. And then when the miracles don't come, I just keep walking in common sense. Und wenn die Wunder nicht kommen, dann gehe ich einfach weiter in dem Hausverstand. Okay, David fled. David ist geflohen. That's common sense. Das ist einfach ganz normaler Hausverstand. And in the next chapter, verse 1. Und im nächsten Kapitel, Vers 1. Then David fled. Und David floh. More common sense. Wieder gesunder Hausverstand. Now turn to Jeremiah chapter 5. Und schlagt jetzt auf Jeremia Kapitel 5. That's all we're going to take from 1 Samuel today. Und das ist alles, was wir heute vom 1. Samuel nehmen. David fled. David ist geflohen. Okay. Jeremiah chapter 6. Jeremia Kapitel 6. Flee for safety, O sons of Benjamin. Flieht ihr Söhne Benjamin aus Jerusalem hinaus. Do you get the idea that to flee can be part of God's plan? Versteht ihr diesen Gedanken, dass zu fliehen einfach Teil Gottes Plans sein kann? When I first got saved, wie ich errettet worden bin, I was 18 years old. Ich war 18 Jahre alt. And I didn't have a church. Und ich hatte keine Gemeinde. I didn't even know any Christians. Ich habe nicht einmal Christen gekannt. So I met this girl at a party. Also habe ich dieses Mädchen bei einer Party kennengelernt. And I wasn't drinking, I wasn't smoking, I just had nowhere else to go. Ich habe nicht getrunken und ich habe auch nicht geraucht. Ich habe einfach keinen anderen Ort gehabt, wo ich hingehen sollte. All my friends were there. Alle meine Freunde waren dort. And this girl comes to me and she says, "Hey, I hear that you're a Christian." Und dieses Mädchen kommt zu mir und sagt, "Hey, ich habe gehört, dass du Christ bist." "Yeah, I am." "Ja, das bin ich." She says, "So am I. Why don't you come to my church?" Und sie sagt, "Ja, das bin ich auch. Und warum kommst du nicht einfach in meine Gemeinde?" So I went. Also bin ich gegangen. And what an experience I had. Und was für ein Erlebnis ich gehabt habe. This was the most bizarre church anyone could go to. Das war die eigenartigste Gemeinde, in der nur irgendjemand hingehen konnte. You could not look in a mirror. Man durfte sich nicht in den Spiegel that schauen. That was worldliness. Das war schon als Weltlichkeit angesehen. You could not sit on a couch. Und auch nicht auf einer Couch sitzen. At least comfortably. Zumindest nicht gemütlich. That was indulging in the flesh. Weil das auch schon dieses sich gut gehen lassen im Fleisch bedeutet. You had to sleep on the floor in a sleeping bag. Man musste im Schlafsack am Boden schlafen. Because the bed was the flesh. Weil das Bett Fleisch bedeutet. You couldn't listen to music. Man durfte sich auch keine Musik anhören. Because that was pleasure and that was sin. weil das Vergnügen bedeutet und das natürlich Sünde ist. You had to witness to everybody that you saw on the street. Man musste jedem Zeugnis geben, den man auf der Straße gesehen hat. And on and on and on. Und so weiter und so weiter. And this was my church. Und das war meine Gemeinde. I didn't know any other church. Ich kannte keine andere Gemeinde. I'd never met really any other believers. Ich habe wirklich vorher nie andere Gläubige kennengelernt. But there was a kind of rebellion there that drew me. Aber da war so eine Art Rebellion dort, die mich angezogen hat. They were all leftover hippies. Das waren alle so übrig gebliebene Hippies. And there's something about it that attracted me. Und da war irgendwas dabei, was mich einfach angezogen hat. And yet there was so much about it that was strange to me. Und doch war so viel davon dann, was dann wieder eigenartig war. I was in this church 3 months. Ich war da 3 Monate in dieser Gemeinde. And then they said, now, Rob, und dann haben sie gesagt, also Rob, jetzt after 3 months, nach 3 Monaten you gotta move in. Musst du hier einziehen. Anyone who does not hate mother, father, sister, brother is not worthy of me. Irgendeiner, der nicht Bruder, Schwester, Vater und Mutter hasst, ist meiner nicht würdig. Do you hate your parents, Rob? Hast du deine Eltern, Robert? Well, I love them. Oh. Ich liebe sie. Oh. And they were manipulating me. Also haben sie mich manipuliert. And intimidating me. Und mich eingeschüchtert. To move in. Dass ich dann einziehe bei ihnen. To leave my home. Mein Zuhause zu verlassen. And to live this crazy, radical, fanatical life of discipleship. Und dieses verrückte, radikale und fanatische Leben der Jüngerschaft zu leben. And as I was praying at home, und wie ich dann eben zu Hause gebetet habe, I was weeping, habe ich geweint, on my knees, auf meinen Knien, dear God, lieber Gott, please help me. Bitte hilf mir. I got a phone call, ich habe dann einen Anruf bekommen, from Bill Hetrick. Von Bill Hetrick. I hadn't seen Bill Hetrick in about 7 months. Ich habe Bill Hetrick ungefähr 7 Monate nicht gesehen. Hey Bobby. Hallo Bobby. How you doing? Wie geht's? All right. Who's this? Ganz gut. Wer ist It's das? It's Bill. Es ist Bill. I want to come over, visit you. Ich möchte vorbeikommen und dich sure. besuchen. He Gut. comes over. Er kommt zu mir. He says, Bobby, tell me about your church. Und er sagt, Bobby, erzähl mir von deiner Gemeinde. I begin to explain to him these things. Und ich fange dann eben an, diese Dinge zu erklären. He says, Bobby, get out of that church. Und er sagt, Bobby, geh weg von dieser Gemeinde. He said to me these words. Und diese Worte hat er zu mir gesagt. Flee from that church as if it were a volcano. Fliehe von dieser Gemeinde, wie wenn das ein Vulkan wäre. Well, I didn't go to service that Sunday. Also an diesem Sonntag bin ich dann eben nicht zum Gottesdienst And they called gegangen. Me on Monday. Und am Montag haben sie mich angerufen. Hey Rob. Hallo Rob. Where were you, brother? Wo warst denn du, Bruder? Well, I'm not coming to church anymore. Also ich komme jetzt nicht mehr in die Gemeinde. I met another believer who I'm not coming anymore. Also, ich habe deinen anderen Gläubigen getroffen und also ich komme einfach nicht mehr. Rob. Satan is like a roaring lion. Satan ist wie ein brüllender Löwe. And he's devouring you. Und er verschlingt dich. As soon as they said that, I was there on Tuesday night. Und sobald die das gesagt haben, war ich dann wieder dort am Dienstagabend. And they said, Rob, you're being deceived. Und die sagen zu mir, Rob, du bist einfach du wirst irregeleitet. The next night I was out with my old friends. Und am nächsten Abend war ich dann wieder mit meinen alten Freunden unterwegs. We were driving in this big Cadillac. Und wir sind in diesen großen Cadillac gefahren. Cruising the back roads of New Jersey. Und sind da so in den Hinterstraßen von New Jersey durchgefahren. Smoking dope. Und haben Haschisch geraucht. Nah, marijuana. Also Marihuana. And I wasn't smoking. Also ich habe nicht geraucht. But I was getting high because it was just so much smoke in the car. Aber ich bin trotzdem high geworden, weil einfach so viel Rauch im Auto war. I was kind of trying to breathe like ich habe versucht so zu atmen. And we just used to do that and cruise the back roads, you know. Also wir haben das immer so gemacht und sind dann durch diese Hinterstraßen gefahren mit der Musik. Just cruising, the music blaring away. Einfach nur so dahin gefahren und die Musik hat ganz laut geklungen. Und alle haben diesen Joint herumgereicht. And I'm totally bored. Und ich war total gelangweilt. And by some miracle of God, und durch ein Wunder Gottes, they are driving up my road. Fahren sie jetzt in meine Straße hinein. We never drive up my road. Und wir fahren aber nie meine Straße. And as I look, I think, oh my gosh, this is my road. Und wie ich dann geschaut habe, habe ich plötzlich bemerkt, das ist meine Straße. We're coming around the corner near my house, and I said, pull over. Und wir kommen jetzt so um die Kurve herum und in der Nähe von meinem Haus, und ich habe gesagt, bleibt stehen. I said, I want to get out. I want to go home. Ich möchte aussteigen und nach Hause gehen. Rob, it's only 10 o'clock. Rob, es ist erst 10 Uhr. Now we would do this till 2 in the morning, you know. Wir haben das normalerweise bis 2 in der Früh gemacht. And I said, no, I want to go home, please, just let me off. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte einfach nach Hause, bitte lass mich einfach aussteigen. Und ich komme jetzt zur Hintertür. I walk into the kitchen. Ich komme in die Küche. And who's there? Und wer ist da? But Bill. Bill. And he's really mad. Und er ist wirklich wütend. Because he goes to bed at 9 o'clock. Weil er normalerweise um 9 Uhr schlafen geht. And it's already 10. Und es ist schon 10. And he heard I went back to the church. Und er hat gehört, dass ich wieder zurück zu der Gemeinde gegangen bin. And he was like sitting there like this bull. Und er ist da gesessen wie so ein Bulle. Just snorting, you know, like. Und hat so geatmet. And he said, "Sit down, young man." Und er gesagt, setz dich hin, junger Mann. He said, "Do you have any backbone?" Hast du Rückgrat? Any Knochen in your back? Mhm. Rückgrat. Ja. Or are you a jellyfish? Oder bist du so eine Qualle? Yeah, I thought you were a man. Ich dachte, du bist ein Mann. He said, "You told me that you prayed." Du hast mir gesagt, dass du betest. And then you told me that you agreed with what I said. Und dann hast du mir gesagt, dass du mit dem übereinstimmst, was ich gesagt habe. And then you just went back. Und dann bist du einfach zurückgegangen. He says, "Are you a man?" Bist du ein Mann? And then I don't want to say what he said after that. Und dann möchte ich nicht wiederholen, was er danach gesagt hat. And because all the women's livers would get mad. Weil all die Frauenrechtler sich wütend werden würden. And suddenly I realized that it was important for me to flee. Und plötzlich habe ich erkannt, dass es wichtig für mich ist zu fliehen. Now look at Jeremiah chapter 5. Und schaut euch jetzt Jeremia Kapitel 5 verse an. Verse 30. An appalling and horrible thing has happened in the land. Entsetzliches und Abscheuliches ist im Land geschehen. This can happen in any church. Und das kann in jeder Gemeinde passieren. The prophets prophesy falsely. Die Propheten weissagen falsch. And the priests rule on their own authority. Und die Priester herrschen auf eigene Faust. And my people love it so. Und mein Volk liebt es so. But what will you do at the end of it? Was werdet aber am Ende von all dem tun? Look at verse 28. Vers 28 an. They are fat, they are sleek. Sie sind fett, sie sind glatt. They also excel in deeds of wickedness. Ja, sie überschreiten das Maß der Bosheit. They do not plead the cause. Das Recht führen sie nicht aus. The cause of the orphan. Das Recht der Waise. That they may prosper, and do not defend the rights of the poor. Dass sie es zum Erfolg führen und dem Rechtsanspruch der Armen setzen sie nicht durch. Shall I not punish these people? Soll ich sie dafür nicht zur Rechenschaft ziehen? Declares the Lord, spricht der Herr. On a nation such as this shall I not avenge myself? Oder sollte meine Seele sich nicht an einer Nation wie dieser rächen? I want to give you 7 things that you should flee from. Ich möchte euch jetzt 7 Punkte geben, vor denen ihr fliehen solltet. And if all of these things are not present in our church, und wenn all diese Dinge jetzt nicht gegenwärtig in unserer Gemeinde sind, then you should say something. Dann solltet ihr etwas sagen. And if we don't listen, you should flee. Und wenn wir nicht zuhören, dann solltest du fliehen. Get away from us. Geht einfach weg von uns. These are 7 red flags I want you to look for. Das sind 7 rote Flaggen, wo ich möchte, dass ihr nach denen Ausschau hält. Number one. Erstens. Don't be part of a church that has no accountability. Seid nicht Teil einer Gemeinde, die niemandem gegenüber verantwortlich ist. In 1 John 4:20. In 1. Johannes 4:20. It says, "How can you love God who you do not see?" Heißt es, wie könnt ihr Gott lieben, den ihr nicht seht? "When you do not love your brother who you do see." Wenn du nicht deinen Bruder liebst, den du eben schon siehst. So, how can we be accountable unto God who we do not see? Also, wie können wir verantwortlich sein Gott gegenüber, den wir nicht sehen? If we are not accountable unto our brother who we do see. Wenn wir nicht verantwortlich unseren Brüder gegenüber sind, die wir sehr wohl sehen können. These people who claim I'm accountable to God and God only. Die Leute, die sagen, ich bin Gott verantwortlich und sonst niemanden. That sounds so spiritual. Das klingt so geistlich. But if you have no people that you can see that you are accountable to, aber wenn du keine Leute hast, die du sehen kannst, denen du gegenüber verantwortlich bist, you are neither accountable to God, no matter what you say. Bist du auch nicht Gott gegenüber verantwortlich, egal was du sagst. Accountability means Verantwortlichkeit oder Rechenschaft abzugeben bedeutet, that somebody has the right, dass jemand das Recht hat, to tell me that I'm wrong, mir zu sagen, dass ich falsch liege. And I will listen. Und ich werde zuhören. Accountability. Verantwortlichkeit. We are accountable to this book. Wir sind diesem Buch gegenüber verantwortlich. If I say something that is wrong from this book, wenn ich etwas sage, was mit diesem Buch nicht übereinstimmt, then come and speak to me. Dann komm und sprich mit mir. We are accountable to this book. Wir sind diesem Buch gegenüber verantwortlich. There is one interpretation. Es gibt eine Interpretation. There are many applications. Aber viele Anwendungen. Accountability. Verantwortlichkeit. Romans 14:12. Römer 14:12. We will all give an account to Jesus Christ. Wir werden alle Rechenschaft abgeben, Jesus Christus. Okay, that's number one. Erstens. That's accountability. Das ist die Verantwortlichkeit oder Rechenschaft. That means we reject where one person is ruling and is responsible to no one. Das heißt, wir lehnen das ab, wenn eine Person herrscht und niemand gegenüber verantwortlich ist oder Rechenschaft abgibt. The apostles didn't live like that. Die Apostel haben so nicht gelebt. In Acts chapter 15 they were accountable one to another. In Apostelgeschichte 15 heißt es, dass sie einander gegenüber verantwortlich waren. Number two. Zweitens. Flee from a church. Fliehe von einer Gemeinde. That lacks proper hermeneutics. Der es an richtiger oder korrekter Hermeneutik mangelt. Hermeneutics means the principles by which we interpret the Bible. Hermeneutik bedeutet Prinzipien, nach denen wir die Bibel interpretieren. There are dispensations that we recognize. Es gibt Zeitalter, die wir anerkennen. That means God worked differently in different ages. Das bedeutet, dass Gott auf verschiedene Arten in verschiedenen Zeitaltern gewirkt hat. Certain principles transferred through every age. Bestimmte Prinzipien, die wenden sich in jedem Zeitalter an. Other ones did not. Aber andere nicht. Faith transferred through every age. Glaube findet sich in jedem Zeitalter. Fear of God transferred through every age. Und die Furcht Gottes wird von jedem Zeitalter zum nächsten weitergeführt. There were other things that did not. Aber andere Dinge tun das nicht. For example, Adam and Eve were sinless before the fall. Zum Beispiel Adam und Eva waren ohne Sünden vor dem Sündenfall. And when they fell, a new age started. Aber wie sie gefallen sind, hat ein neues Zeitalter begonnen. Their innocence did not transfer over. Ihre Unschuld hat sich nicht weitergeleitet. The need to fear God transferred over. Die Notwendigkeit, Gott zu fürchten, hat sich sehr wohl weitergeleitet. But not their innocence. Aber nicht ihre Unschuld. It says in John chapter 1, es heißt in Johannes 1, Vers 17, that the law came by Moses. Dass das Gesetz durch Moses gekommen but ist. But grace and truth came by Christ. Aber Gnade und Wahrheit durch Christus. In Romans 10:3. In Römer 10:3. It says that Christ is the end of the law. Heißt es, dass Christus das Ende des Gesetzes ist? For righteousness. Für die Gerechtigkeit. A period of time. Eine Zeitperiode. In which God worked ended. In der Gott gewirkt hat, hat geendet. The law ended. Das Gesetz hat geendet. And faith in Christ was introduced. Und Glaube an Christus wurde eingeführt. Now 2 Peter chapter 3. 2. Petrus 3. At the end of the chapter. Am Ende des Kapitels. Verses 18 and on, verse 20. Vers 18 und so weiter, Vers 20. In verse 18 it says grow in grace and knowledge. In Vers 18 heißt es wachse in Gnade und Kenntnis. Peter goes on to say. Und Petrus sagt dann weiter. There are people who will twist the scripture. Es gibt Leute, die werden die Schrift verdrehen. They will twist the scripture to their own destruction. Sie werden die Schrift verdrehen für ihre eigene Zerstörung. We need proper hermeneutics. Wir brauchen korrekte Hermeneutik. We are not the nation of Israel. Wir sind nicht die Nation Israel. We are the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. In Ephesians chapter 3, Paul says, he says, I let you have insight into the mystery. In Epheser 3 sagt Paulus, ich lasse euch Einsicht haben in das Geheimnis. Mystery into the age of the church. Das Geheimnis in das Zeitalter der Gemeinde. This is a new thing. Das ist eine neue Sache. And he says, don't let anybody judge you about circumcision. Und er sagt, lasst nicht irgendjemanden euch richten wegen der Beschneidung. He says in Rome, in Galatians 5. In Galater 5 sagt er. He says, if you think that you're spiritual because you get circumcised, wenn du glaubst, dass du geistig bist, weil du dich beschneiden lässt, you've fallen from grace. Dann bist du von der Gnade abgefallen. That was another thing. Das war eine andere Sache. That was the way God dealt with Israel. Das war die Art und Weise, wie Gott sich mit Israel auseinandergesetzt hat. This is a new dispensation. Aber das ist ein neues Zeitalter. And we have 9 letters to 7 churches. Und wir haben 9 Briefe an 7 Gemeinden. And then we have 9 general epistles. Und dann haben wir 9 allgemeine Briefe. And the 4 Gospels. Und die 4 Evangelien. And the Book of Acts. Und das Buch der Apostelgeschichte. And 4 pastoral epistles. Und 4 pastorale Briefe. And we can base our theology und wir können unsere Theologie basieren on these things, auf diesen Dingen, not on things from a distant dispensation, nicht auf Dinge von einer entfernten, also weit entfernten Zeitalter. We can use those things, wir können diese Dinge verwenden as illustration, als Illustration, principles from there, Prinzipien von dort, but not the very basis of our life, aber nicht als Basis unseres Lebens, unless the principles transfer from dispensation to dispensation. Außer diese Prinzipien lassen sich von Zeitalter zu Zeitalter weiterleiten. So number one, erstens, run from a place that has no accountability. Fliehe von einem Ort, der keine Verantwortlichkeit hat. Number two, run from a place that lacks proper hermeneutics. Zweitens, renne davon von einem Ort, der keine korrekte Hermeneutik hat. David fled. David ist geflohen. Jeremiah 6, flee for safety. Jeremia 6, fliehe in die Sicherheit. Bill saved my life when he said, flee Bobby like it was a volcano. Bill hat mein Leben gerettet, wie er zu mir gesagt hat, fliehe, Bobby, so wie wenn das ein Vulkan wäre. Number three, drittens, a place that has no ethics. Ein Ort, der keine Ethik hat. That means people don't live by their conscience. Das heißt, Leute leben nicht mit ihrem Gewissen. That means people have an end. Das heißt, Leute haben ein Ziel. They have an agenda. Einen Plan. Something they want to reach, etwas, was sie erreichen wollen. And it doesn't matter how they get there. Und es ist ihnen egal, wie sie dorthin kommen. Honesty doesn't matter. Ehrlichkeit macht nichts. Gossip doesn't matter. Hinterm Rücken von Leuten reden ist ihnen egal. Undermining people doesn't matter. Und Leute runtermachen ist ihnen auch egal. Hurting people doesn't matter. Leuten weh zu tun macht ihnen nichts. Aggression doesn't matter. Aggression macht ihnen nichts. It doesn't matter if none of the fruit of the Spirit is present. Es ist ihnen egal, ob keine der Früchte des Geistes gegenwärtig they sind. They have a goal. Sie haben ein Ziel. You are between them and the goal. Du stehst zwischen ihnen und diesem Ziel. And you are now knocked out. Und du wirst somit rausgeworfen. No ethics. Keine Ethik. The end justifies the means. Das Ziel rechtfertigt die Methoden. A red flag. Eine rote Flagge. If you're in a church like that, flee. Wenn du in so einer Gemeinde bist, dann fliehe. If we are like that, speak to us. Wenn wir so sind, dann sprich mit uns. Talk with us. Sprich mit uns. If we violate things, go to your brother alone and talk. Wenn wir solche Dinge verletzen, solche Prinzipien, dann geh und sprich mit deinem Bruder alleine. Exaggerating. Übertreiben. Is no ethics. Das ist auch keine Ethik. Saying that this is happening when it's not happening. zu sagen, dass diese Sache passiert, wenn sie gar nicht passiert, ist auch keine Ethik. Misleading people that God is doing this when God is not doing anything. Leute in die Irre führen, dass Gott dies und das tut, wenn er das gar nicht macht. And inflating. Und Dinge vergrößern. And producing an illusion. Und eine Illusion zu produzieren. And drawing people into a codependent relationship. Und Leute in so eine Beziehung hineinzuziehen, die voneinander abhängig ist. All under the category of no ethics. Das ist alles unter der Kategorie von keine Ethik. Discrediting people who don't agree with you. Leute runterzumachen, die nicht mit dir übereinstimmen. No ethics. Keine Ethik. Number four. Viertens. No freedom. Keine Freiheit. Galater 5:1. It was for freedom that Christ set us free. Es war für die Freiheit, dass Christus uns frei gemacht hat. God sets you free to walk with Jesus. Gott hat dich frei gemacht, um mit Christus zu wandeln. No church owns you. Keine Gemeinde besitzt dich. No pastor owns you. Kein Pastor besitzt dich. No church can say you signed our membership, you can never leave now. Keine Gemeinde kann sagen, du hast unsere Mitgliedschaft unterschrieben, also du kannst jetzt nicht weggehen. I was visiting one guy. Ich habe einen Mann besucht. Hadn't been to church in 3 years. Der war 3 Jahre lang nicht in der Gemeinde. He was a friend of mine. Er war ein Freund von mir. We had done some concerts together. Wir hatten Konzerte zusammen gemacht. I went over, I said, you don't go to church anymore. Und ich bin zu ihm gekommen und habe gesagt, du gehst nicht mehr in die Gemeinde. He says, no. Nein. I'm not happy with my church. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Gemeinde. I said, why don't you come to ours? Warum kommst du dann nicht zu unserer? He said, I still have a 2-year contract on my old church. Und er hat gesagt, ich habe noch immer einen 2-jährigen Vertrag mit meiner alten Gemeinde. What is that? Was soll das? That is ridiculous. Das ist lächerlich. People don't own anybody. Leute besitzen niemanden. You have the freedom to come or go. Du hast die Freiheit zu kommen und zu gehen. We are helpers of your faith. Wir sind Helfer deines Glaubens. You are led by Christ. Du bist von Christus geführt. Where there's no freedom, I would flee. Wo keine Freiheit ist, da würde ich fliehen. Every one of us is unique in the Lord. Jeder einzelne von uns ist ganz besonders im Herrn. We don't have the freedom to contradict the scripture. Wir haben nicht die Freiheit, der Schrift zu widersprechen. Because the Lord said, we live by every word that comes from my mouth. Weil der Herr sagt, wir leben von jedem Wort Gottes, das von meinem Mund kommt. I don't have the freedom to say, you know what? I'm going to divorce my husband and go to the mission field. Ich habe nicht die Freiheit zu sagen, weißt du was? Ich werde mich jetzt von meinem Mann scheiden lassen und aufs Missionsfeld gehen. That's not freedom, that's bondage. Das ist nicht Freiheit, sondern Knechtschaft. That's deception. Das ist Verirrung. Maybe it comes from codependence. Vielleicht kommt das von so einer Abhängigkeit. A person who can't hear from the Lord. Eine Person, die nicht vom Herrn hören kann. Totally deceived and warped in their thinking. Total in die Irre geführt in ihrem Denken. To believe that that would be the voice of God. Zu glauben, dass das die Stimme Gottes sein könnte. That would contradict truth. Die Wahrheit, die der Wahrheit widerspricht. No, but I have the freedom to walk with the Lord. Nein, aber ich habe die Freiheit, mit dem Herrn zu gehen. And if the Lord says, und wenn der Herr sagt, go into all the world, geh in alle Welt, or as you're going into the world, oder während ihr in alle Welt geht, make disciples, macht Jünger. Well, you know what? I have the freedom to go into all the world like God might lead me. Also, weißt du was? Ich habe die Freiheit, in alle Welt zu gehen, so wie Gott mich vielleicht führt. God might be leading me down to Italy. Vielleicht führt mich Gott nach Italien. Mamma mia! Mama mia. And you know what? That's between me and the Lord. Und weißt du was? Das ist zwischen mir und dem Herrn. This doesn't violate scripture. Das widerspricht nicht der Schrift. God might be leading me to be a businessman. Vielleicht leitet Gott mich, ein Geschäftsmann zu sein. And that's none of your business to judge me. Und das geht dich nichts an, mich darüber zu richten. And to say you should be doing this, you should be doing that. Und zu sagen, du solltest dies tun oder das tun. What is this, a codependent place? Was ist das, ein Abhängigkeitsplatz? What are you, the dictator? Bist du ein Diktator? What am I, the passive person? Was bin ich, eine passive Person? I live unto Jesus Christ. Ich lebe für Jesus Christus. And if anybody takes his place, und wenn irgendjemand seinen Platz einnimmt, then he is a usurper. Dann ist er einer, der sich etwas nimmt, was ihm nicht gehört. If you're in a place where there's no freedom, wenn du in einem Ort bist, wo keine Freiheit ist, where you cannot hear from Jesus, wo du nicht von Jesus hören kannst and be creative, und kreativ sein kannst and decide what God's will is, und dich entscheiden, was Gottes Wille ist, dann fliehe von dort. Flee from there. Fliehe von dort. That's number four. Das ist viertens. So we've had flee from no accountability. Das heißt, wir hatten fliehe von keiner Verantwortlichkeit. Flee from a place that lacks proper hermeneutics. Fliehe von einem Ort, die keine korrekte Hermeneutik hat. Flee from a place that lacks ethics. Fliehe von einem Ort, wo keine Ethik ist. Flee from a place that has no freedom. Und fliehe von einem Ort, der keine Freiheit hat. That gives no freedom. Der keine Freiheit gibt. Oh, there's a certain freedom if you submit to the system. Ah ja, es gibt eine bestimmte Freiheit, wenn du dich dem System unterordnest. And if you're a pleaser of men, und wenn du einer bist, der Menschen gefällt. In John 12:43 and not a pleaser of God. In Johannes 12:43 und nicht einer, der Gott gefällt. Oh, then you get all the medals. Ah, dann kriegst du all die Medaillen. But break the system. Aber brich das System. Step out of the box. Steige aus dieser Schachtel heraus. And then see what happens. Und dann schau, was passiert. Number five. Fünftens. Flee from a place that gives you no voice. Fliehe von einem Ort, der dir keine Stimme gibt. And this we find in Jeremiah 5. Und das finden wir in Jeremia 5. They would not listen to the voice of the orphan. Sie haben nicht der Stimme der Weisen zugehört. They would not hear the cry of the poor. Sie haben nicht den Ruf der Armen gehört. They would not hear the voice of the congregation. Und sie haben nicht die Stimme der Gemeinde gehört. There was no feedback. Es gibt keine Antwort oder keine Reaktion. Feedback. What's feedback? Feedback. No feedback. Kein Feedback. No feedback wanted. Und es wird auch nicht gewollt. We are the ones in leadership. You do what we say. Wir führen hier. Du tust einfach, was wir dir sagen. After all, who are you? Schließlich, wer bist du schon? You're just a peasant. Du bist ja nur ein ganz Gemeiner. We are the feudal lords. Und wir sind die Herren. And we reap. Verdäul, Herrn, ja. Okay. You are the peasants. Du bist nur ein Bauer, ein Einfacher. We are the feudal lords. Und wir sind die Feudalherren. And we reap where we did not sow. Und wir ernten, wo wir nicht gesät haben. And when we want your opinion, und wenn wir deine Meinung wollen, we'll give it to you. Dann geben sie wir dir. No voice. Keine Stimme. And yet, Romans chapter 14, verse 5. Und doch, Römer 14, Vers 5. Let each one of us be convinced in our own mind. Lass jeden einzelnen von uns überzeugt sein in unserem eigenen Gedanken. We will all stand or fall before our master. Wir werden alle vor unserem Meister stehen oder fallen. If you have no voice, wenn du keine Stimme hast, then go. Dann geh. If you have a voice, wenn du eine Stimme hast, and nobody agrees with your voice, und niemand stimmt mit deiner Stimme überein, then go. Dann geh auch. You're better off going. Dann geht's dir besser, wenn du gehst. Number six. Nummer 6. No repentance. Wo keine Reue ist. I would never stay in a place where there's no repentance. Ich würde nie in einem Ort bleiben, wo es keine Reue gibt. Where sin is committed. Wo Sünde begangen wird. Where things happen that are contrary to the word. Wo Dinge passieren, die dem Wort widersprechen. In the leadership or in the church. In der Führerschaft oder in der Gemeinde. Where people will not repent. Wo Leute nicht Reue, Buße tun. What is so difficult? Was ist so schwer daran? About saying I am sorry. Damit zu sagen, es tut mir leid. Our whole salvation is based on the fact that we have said, Lord, I repent. Unsere ganze Errettung basiert auf dem Faktum, dass wir gesagt haben, Herr, es tut mir leid, oder ich bereue. Our whole Christian life, unser ganzes christliches Leben, is a series of repentance. Ist eine Serie von Reue tun oder Buße tun. It means I agree with God. Das bedeutet einfach, dass ich mit Gott übereinstimme. I have done this, ich habe das getan, and it was wrong. Und es war falsch. And 1 John 1:9, if I confess my sin, und 1. Johannes 1:9, wenn ich meine Sünde bekenne, he is faithful and just to forgive me and cleanse me of all unrighteousness. Ist er treu und gerecht, mir zu vergeben und mich zu reinigen von aller Ungerechtigkeit? What is so difficult? Was ist so schwer daran? This has happened. Das ist passiert. I have failed. Ich habe versagt. Would you forgive me? würdest du mir vergeben? What is so difficult about that? Was ist so schwer daran? It's a release. Es ist eine Befreiung. It's like going to the bathroom. Es ist so, wie wenn man aufs WC geht. After you've been constipated for a week. Nachdem du eine Woche lang Verstopfung gehabt hast. Why does somebody want to just hold this in? Warum würde das jemand einfach drinnen halten wollen? Your intestines are exploding. Deine Gedärme explodieren schon. I haven't done anything wrong. Ich habe nichts falsch gemacht. No, you're just crumbling up. Nein, du verrunzelst einfach. You're just shriveling. Ja, du wirst einfach so ein verrunzelt. Your intestine, you look like you're pregnant. Du schaust aus, wie wenn du schwanger wärst. All that crap inside of you. All dieser Mist in dir drinnen. Excuse the language, but it's graphic. Entschuldigt diese Sprache, aber it's graphic. Das ist einfach grafisch. It's all inside of you. Das ist alles in dir drinnen. Why don't you just do yourself a favor and let it out? Warum tust du dir nicht selbst einen Gefallen und lass es raus? And some people need a spiritual enema. A spiritual enema. Manche Leute brauchen einen geistlichen Einlauf. Yeah, I mean, come on, let's get this out. Also komm, lass das einfach raus. Just admit it. Gib's einfach hey, zu. You know what? Look, I should have repented a year ago. Also schau, ich hätte schon vor einem Jahr Reue tun sollen. I was afraid. Ich habe Angst gehabt. I was stupid. Ich bin dumm. Please forgive me for that. Bitte vergib mir dafür. I was wrong. Ich war im Unrecht. What do you want to do with me? Was wollt ihr mit mir tun? Is there mercy? Gibt's da Barmherzigkeit? Just like that. Einfach so. Number 7. Nummer 7. No concern. There's just no, they don't care about other people. Gleichgültigkeit. Indifference. People who leave are considered dead wood. Also wenn Leute weggehen, die werden einfach als wie sagt man das, totes Holz angesehen. What do I care? Was interessiert mich das? Es gibt mehr Leute. What do I care? Es ist mir egal. The problem is that God cares. Das Problem ist, dass Gott das sehr wohl interessiert. 1. Peter chapter 5, 1. Petrus 5 it says, cast your cares upon him, heißt es, werft eure Last auf ihn. Because he cares. Eure Sorgen, weil er sich sorgt. God cares for your soul. Gott sorgt sich um deine Seele. And if God cares, und wenn Gott sich sorgt, and we are his servants, und wir seine Diener sind, and we are to be Christ-like, und wir sollen so wie Christus sein, are we not to care? Sollen wir uns dann nicht auch sorgen? Is it not to touch our heart? Soll es nicht unser Herz berühren? Are we to be ruthless? Sollen wir einfach skrupellos sein? And merciless? Und ohne Barmherzigkeit? And indifferent? Und gleichgültig? There are places like this. Es gibt solche Plätze. And if we're ever like that, you let us know. Und wenn wir jemals so sind, dann lasst uns das wissen. And we are sinners. Und wir sind Sünder. And we will fall in all of these categories. Und wir werden in allen diesen Kategorien fallen. But not willfully. Aber nicht absichtlich. By the grace of God. Durch die Gnade Gottes. And if we do, if we fail, we say, hey, I thank you for showing me that. Und wenn wir darin fallen oder versagen, dann können wir sagen, danke, dass du uns das gezeigt hast. How can we better this? Wie können wir das verbessern? Gosh, I didn't see that. I'm so sorry. Das habe ich nicht gesehen, es tut mir so leid. These 7 points, diese 7 Punkte. Accountability, Verantwortlichkeit. Proper biblical interpretation, korrekte biblische Interpretation. Ethics, Ethik. Freedom, Freiheit. A voice, eine Stimme. Repentance, Reue. And concern. Und Sorge um Menschen. 7 things we should be looking for in a healthy church. Nach denen wir suchen sollten in einer gesunden Gemeinde. If one of these is lacking, wenn eine davon fehlt, just one, nur eins, davon, you're going to have problems in that church. Wirst du Probleme in dieser Gemeinde if haben. If two of them are lacking, und wenn zwei davon fehlen, you're going to have big problems in that church. Wirst du schon große Probleme haben in der Gemeinde. If all 7 are lacking, und wenn alle 7 fehlen, God have mercy. On that church. Dann sei Gott sei barmherzig über diese Gemeinde. David fled. David ist geflohen. And we are to flee. Und wir sollen fliehen. And we are to see these things in our own lives. Und wir sollen diese Dinge in unserem eigenen Leben sehen. If I'm going to marry somebody, wenn ich jemanden heirate, and I'm engaged, und ich bin verlobt, and suddenly these things all start to appear. Und plötzlich erscheinen diese Dinge alle. No accountability. Keine Verantwortlichkeit. No ethics. Keine Ethik. Wow, I don't have a voice in this relationship. Ich habe da überhaupt keine Stimme in dieser Beziehung. This person never says they're sorry. Diese Person sagt nie, dass es ihr leid tut. Pastor, what should I do? Pastor, was soll ich denn tun? Flee! Fliehe! Get out of that relationship! Geh aus dieser Beziehung raus! Get out of there! Verschwinde von dort! Flee! Fliehe! David fled. David ist geflohen. David fled again. Und David ist wieder geflohen. And he kept fleeing. Und er ist weiter geflohen. Jeremiah chapter 6, flee for safety. Jeremia Kapitel 6, flieht. Amen. Amen. What a good strategy, huh? Flee for safety. Was für eine gute Strategie, flieht in die Sicherheit. Look at verse 6, for thus says the Lord of hosts. Vers 6. Denn so hat der Herr der Herrscher angesprochen. Cut down her trees. Fällt Bäume. And cast up a siege against Jerusalem. Und schüttet einen Wall gegen Jerusalem auf. For Jerusalem, this is the city to be punished. Sie ist die Stadt, die heimgesucht werden soll. In whose midst there is only oppression. Sie ist voll Unterdrückung in ihrem Innern. Why would I want to be in a place where I am only oppressed? Warum würde ich an einem Ort sein wollen, wo ich nur unterdrückt werde? God says to flee. Gott sagt, dass wir fliehen sollen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. That you are practical. Dass du praktisch bist. And yet miraculous. Und doch voller Wunder. We see miracles. Wir sehen Wunder. And yet we see laws, natural laws that we are to abide by. Und doch sehen wir Naturgesetze, nach denen wir auch leben sollen. And one of those natural laws is to flee. Und eins dieser Naturgesetze ist zu fliehen. Get out of there. Verschwinde von dort. Get out of that relationship. Verschwinde von dieser Beziehung. Get away from that influence. Komm weg von diesem Einfluss. Flee for your life. Fliehe für dein Leben. As if it was a volcano. So wie wenn es ein Vulkan wäre. We pray. Das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.